Kapitel 08. Der Geist der Armut. Der Teufel wird alles in seiner Macht Stehende versuchen, Menschen entweder in Armut oder in einer Armutsmentalität festzuhalten. Du kannst sogar sehr wohlhabend sein und dennoch in einer Armutsmentalität leben oder unter dem Einfluss eines Armutsgeistes sein. Viele Christen verstehen das nicht. Ein Armutsgeist bringt dich dazu zu horten und in Angst vor der Zukunft zu leben. Wenn du wirklich an die Segnungen Gottes und an Wohlstand glaubst, wirst du es nie nötig haben, Geld aus Angst vor der Zukunft zu sparen. Das ist ein großer Unterschied zu einem Leben, in dem wir weise mit Finanzen umgehen und Geld aus den richtigen Gründen ansparen. Das werde ich später noch näher erklären. Aber wenn du dein Geld ansparst, weil du Angst hast, du würdest in der Zukunft nicht genug haben, oder weil du Angst hast, du könntest wieder wie früher arm sein, dann lebst du unter dem Einfluss eines Armutsgeistes. Du kannst sehr reich sein, du kannst Millionen auf deinem Bankkonto haben, aber in deinem Herzen ist kein Frieden. Du wirst deine Sicherheit nicht in Gott finden, sondern in den Ersparnissen deines Bankkontos. Ich habe diese Mentalität, oder diesen Geist, viele Male im Leben vieler Menschen wirken sehen. Ich habe Menschen getroffen, die mir erzählten, dass sie an Wohlstand und an die Segnungen Gottes und seine Versorgung glauben. Aber ihre Herzen hatten diese Wahrheit nicht wirklich verinnerlicht. Sie verfügten über viel Besitz und Unmengen von Geld und lebten dennoch in Angst vor Armut. Hier ist ein einfacher Test für dich, wenn Gott dich heute bitten würde, alles, was du besitzt, wegzugeben, ohne auch nur irgendetwas davon zurückbehalten zu können, könntest du das völlig frei und fröhlichen Herzens tun. Wärst du dir sicher, dass Gott dich morgen wieder versorgen würde? Wie würde dein Herz hierauf reagieren? Würde die Angst vor der Zukunft dich ergreifen und sich in deinem Herzen manifestieren? Oder wärst du frei, alles wegzugeben, voller Vertrauen, dass dein himmlischer Vater dich ernähren, kleiden und versorgen wird? Wie ich schon erwähnt habe, bin ich arm aufgewachsen. Mein Vater hatte ein gutes Einkommen, aber als ich ein Jahr alt war, gab er seine Arbeitsstelle auf, um Pastor einer kleinen Gemeinde in einer kleinen Stadt zu werden. Sein neues Pastorengehalt machte nur ein Zehntel seines vorherigen Gehalts aus. Wir waren 10 Kinder. 2 davon starben, sodass immer noch 8 Kinder lebten, die jeden Tag hungrig waren. Als mein jüngster Bruder, das 10. Kind, geboren wurde, war meine älteste Schwester noch nicht mal 12 Jahre alt. Ich bin oft hungrig ins Bett gegangen. Wir trugen die Kleidung, die andere weggegeben hatten, weil sie nicht mehr schön genug war. So bin ich voller Angst aufgewachsen, eines Tages vielleicht wieder arm zu sein.